Hallo Obi. Mama Obi. Das ist wie eine Hölle, wenn du verheiratet. Das ist keine einzige Verheiratung. Die Birgit ist verheiratet. Birgit! Ja, die Braut schmeißt den Brautstrauß und der, der ihn fängt, also die Dame, die ihn fängt, die ist die Nächste, die heiraten wird. Das ist so eine Art wie virale Ansteckungskrankheiten. Also es ist einfach. Es wird übertragen. Nur vielleicht will sie ihrem Ehemann damit was sagen. Endlich! Wer ist jetzt das erst da unten? Das war's wohl, oder? Haben die anderen auch was davon? Jetzt irgendwer holt. Was hat denn gerade angefangen? Weil heutzutage die Sträuße einfach so unfangbar konstruiert werden. Vielleicht sollten wir da mal. Wollen was nicht machen. Heiraten, da zum Beispiel. Wir hätten extra trainiert vorher, den Brautstrauß zu fangen mit Turnschuhen und mit Turmhandschuhe und das richtige Abrollen nach dem Fangen vom Brautstrauß. Den dann auch klassisch wieder auswerfen, aber es hat leider nichts geholfen. Ich glaube, da werden wir nur 2 oder 3 Trainingseinheiten brauchen. Glaubst du, haben jetzt wirklich die Hallliner auch was davon von der Hochzeit? Die Hallliner können jetzt die Chance nutzen. Ich weiß nicht, ob sie wollen oder nicht, aber sie hätten sich schnell den Brautstrauß jetzt klauen können natürlich. Selbstverständlich. Ja, und heiraten. Christlich, wie gesagt, den Hallliner.